Die ausländischen Persönlichkeiten trafen am 12. August mit der Maschine in Pjöngjang ein, um am 5. internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan teilzunehmen. Unter ihnen sind der gemeinsame Vorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Botschafter der Asiatisch-Pazifischen Region der Vereinigung der Staats- und Provinzregierungen Peter Woods und seine Begleitung, der gemeinsame Vorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Vorsitzende des Japanischen Unterstützungskomitees für selbstständige und friedliche Wiedervereinigung Koreas, Himori Fumihiro und seine Begleitung, der gemeinsame Vorsitzende des Ozeanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, Neil Fitzgerald und seine Begleitung, die Delegation der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea unter Leitung von Manasamake, die Delegation des Sri Lankischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 unter Leitung vom Vorsitzenden Pradipu Viswaratnasekara, die Delegation des finnischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 unter Leitung vom Vorsitzenden Pekka Kotkasari, die Delegation der Aktivisten für japanisch-koreanische Freundschaft unter Leitung von Eguchi Seizaburo, der Vertreter der Singapur-Korea-Austauschgesellschaft Zhuong Nampuong, der Vorsitzende des Schweizerischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Präsident des Schweizerischen Korea-Komitees Martin Lütscher, der Vorsitzende des Slowenischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Vorsitzende der Jugendpartei Europa Grün Sloweniens Igor Juricic, der stellvertretende Vorsitzende des Französischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Landessekretär der linksradikalen Partei Frankreichs Benoît Guenedet und seine Begleitung, die Delegation des Ukrainischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden Nikolai Polischuku, die Delegation des Slowakischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 unter Leitung vom Vorsitzenden Ivan Draxler, der stellvertretende Vorsitzende der BRD-DVK-Gesellschaft Thomas Lichter, der Vorsitzende des Kroatischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und des Kroatischen Unterstützungskomitees für die Wiedervereinigung Koreas, Javid Ahmad, der Vorsitzende des Mexikanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Generalsekretär des SEDCA der Sozialistischen Volkspartei Mexikos, Jesus Antonio Carlos Hernández, der Delegierte des Peruanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Generalsekretär der Volksfront der Arbeiter, Bauern und Studenten Perus, Katy Campos Diontop, und der Vorsitzende des Barbadischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Vorsitzende des Barbadischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, David Denny.